Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Lose to Win. Der Podcast, in dem du hören wirst, wozu Verlieren gut ist und warum du dabei immer gewinnst. In dieser Folge wirst du erfahren, wie du ein Gegengewicht im Kleinen findest und wie es dir hilft, ausgewogen zu sein. Schön, dass du wieder dabei bist bei Lose to Win, denn du kannst es auch. Verlieren, um zu gewinnen. Viel Freude beim Reinhören und bleiben. Vom Gegengewicht und der Ausgewogenheit. Es gibt Tage, an denen der Kopf voller Gedanken ist, an dem der eine Gedanke den nächsten ablöst und schier keine Lösung auch nur für einen von ihnen gefunden werden kann. Wenn man noch dieses und jenes erledigen muss, hier und dort etwas zu planen ist und man wie wild in der Zukunft hängt, mit dem festen Glauben daran, irgendetwas durch Denken ändern zu können. Je mehr Gedanken und Themen es sind, desto größer kann die Last auf unseren Schultern werden. Wir fühlen es, wenn wir uns mit Schmerzen im Gesicht an den Nacken fassen und Verspannungen bemerken, unsere Bewegung eingeschränkt ist und wir uns körperlich angespannt fühlen. Manchmal braucht es dann eine Bank, auf die man sich setzen kann, durchatmet und zur Ruhe kommen darf. Doch oft nehmen wir die Warnzeichen unseres Körpers nicht wahr. Wir müssen ja schließlich funktionieren und der Körper hat doch bitte unserem Willen zu folgen. Auch mir geht's manchmal so. Und wie so oft lehrt mich meine kleine Tochter, mehr hinzuschauen und wahrzunehmen. Wir fahren mit dem Rad durch die Feldmark. Unser Hund rennt neben uns her und wir sind zügig unterwegs, denn ich habe noch einige To-Dos auf meiner Liste, die ich heute gern abhaken möchte. Meine Tochter bremst abrupt ihr kleines Fahrrad ab und ruft, Mama, Mama, halt sofort an. Ich denke natürlich, es wäre irgendwas Schlimmes passiert und leicht genervt, ob der Zeit, die mir im Nacken hängt, parke ich mein Fahrrad und laufe zu ihr. Schau mal, sagt sie, eine schöne lila Blume und lila ist doch meine Lieblingsfarbe, die möchte ich gern mitnehmen. Oh Mann, denke ich, deswegen halten wir in voller Fahrt an und gucke auf meine Uhr. Meine Tochter schaut mich mit ihren großen Augen an, hält mir die Blume entgegen und sagt, die ist für dich, Mami. Ich atme durch, denn mein Herz ist erfüllt von ihrer Liebe und ich nehme sie einfach in den Arm. Einen kurzen Moment stehen wir nur so wortlos da, Arm in Arm in der Feldmark. Alle To-Dos sind plötzlich weg und auch die Zeit eine nicht mehr messbare Einheit. Wir fahren in aller Ruhe nach Hause und suchen eine kleine Vase für die lila Blume, die nun auf unserem Küchentisch steht. An diesem Abend habe ich das Wort Gegengewicht plötzlich im Kopf. Kennt ihr noch diese alten Wagen von früher? Auf beiden Seiten befindet sich eine Schale. Legt man nun Gewicht in die eine, so sinkt sie zu Boden. Um das Gleichgewicht wieder herzustellen, benötige ich eine annähernd gleiche Gewichtung auf der anderen Seite, um beide Seiten auszuwiegen. Ich habe mich gefragt, was ist denn mein Gegengewicht, um ausgewogen zu sein? Und was kann es denn sein, was mich ausgleichen lässt? Der wundervolle Moment mit meiner Tochter zählt natürlich unbedingt dazu, so wie viele andere Momente mit ihr. Es können so viele Dinge als Gegengewicht gelten, wenn wir beginnen, sie zu sehen. Wenn du dir dein Leben gerade als solch eine Waage vorstellst, wie sind da deine Seiten verteilt? Wiegt die Waagschale vollgepackt mit Problemen und Gedanken schwerer als die andere Seite? Liegt denn überhaupt etwas drin in der anderen Seite? Mir fällt eine Klientin ein, die oft davon sprach, dass sie zu sehr belastet sei. Auch kennen wir Menschen, die davon sprechen, überlastet zu sein. Was könnte ein Gegengewicht sein für dich? Ich für meinen Teil habe begonnen, auch im Kleinen nach Antworten zu suchen. So kann zum Beispiel schon ein Lächeln eines Fremden, ein ernst gemeintes Danke oder ein Blick eines geliebten Menschen schon ein Gegengewicht sein. Denk doch gerade mal zurück an deinen Tag, an den Morgen, den Weg zur Arbeit, an die Arbeit, an deinen Feierabend und die Zeit zu Hause. Ich bin mir sicher, du hast heute gelächelt. Wenigstens einmal. Oder sogar mit einem Kollegen gelacht, mit einem lieben Menschen gesprochen oder nur die Stille genossen. Selbst wenn nicht, so hast du vielleicht ein Danke gehört oder einen freundlichen Blick bemerkt. Vielleicht hast du einen guten Song gehört, der dich an einen schönen Moment erinnert. Vielleicht kam dein Partner von der Arbeit und hat dich mit einer herzlichen Umarmung begrüßt. Vielleicht hast du in deinem WhatsApp-Verlauf eine Nachricht erhalten, die dich zum Lachen brachte oder dich berührt hat. All das kann ein Gegengewicht sein, wenn du es sehen kannst. Nicht mit den Augen, sondern mit dem Herzen. Sammle die kleinen positiven Gewichte eines Tages und lege sie in die Schale gegenüber der großen Probleme deiner Welt, der Zeit, die dir manchmal im Nacken sitzt, und wiege damit die Last aus. Nimm dir diesen Moment, atme einmal tief ein und bemerke, dass du alleine deine Ausgewogenheit beeinflussen kannst mit den kleinen lila Blumen deines Tages. Ihr Lieben, wieder einmal herzlichsten Dank fürs Zuhören. Ich freue mich ganz arg, wenn ihr über WhatsApp, über Facebook oder sonst wo auch immer diesen Podcast teilt, weil er ist nicht lang, man kann ihn sich, glaube ich, ganz gut anhören. Und ich freue mich jedes Mal, wirklich jedes Mal, über euer Feedback, dass der Podcast euch berührt hat oder dass ihr ihn weitergeschickt habt. Also bitte, bitte, bitte ganz, ganz viel teilen und schreibt mir eine E-Mail, dianaweber@heartlightslosetowin.de. Schaut auf meiner Homepage vorbei, www.heartlightslosetowin.de. Kommt zu mir ins Coaching, wenn ihr es wollt. Wenn ihr jemanden kennt, der ein Coaching braucht, schickt ihn zu mir. Ich freue mich, von euch zu hören und freue mich auf den nächsten Podcast in den 2 Wochen. Podcast Nummer 40 ist das dann schon. Und bleibt in der verrückten Zeit gesund und hört auf euer Herz. Bis dahin.